idea from her. Please don't take enough. Begrüße, was ist denn das? Begrüße, was ist denn das? Begrüße, was ist denn das? Ich verstehe es einfach nicht. Zuerst war es bloß eine winzige Beule. Was kann das sein? Wollen Sie meine Meinung als Arzt hören? Ja. Ich halte es für ein goldfarbenes, spitzes Ding. Natürlich müsste man noch die Laboruntersuchungen abwarten. Es sieht aus wie ein Horn. Ja, da ist was dran. Lass mal sehen, wo! Wie kann sowas kommen? Tja, ausgehend von seiner Farbe und Größe, dann